Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der Schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 24. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Meine heutigen Sendungsgäste sind Alexander Strobele und Susanne Kratochwil. Der gleichfolgende Einstiegssatz bezieht sich auf die Londoner Pulververschwörer, die Attentate auf Wilhelm von Oranien und Heinrich III. Sowie andere Morde und Gräueltaten, die im Rahmen der Konfessionskriege begangen wurden. Die Armee Jesu. Man hat nicht selten die Jesuiten beschuldigt, zu diesen und zahlreichen anderen Untaten die Anregung gegeben zu haben. Und in der Tat waren ihre Lehren geeignet, über die Erlaubtheit des politischen Mordes zumindest Missverständnisse entstehen zu lassen. Ehe die Pulververschwörer ihre Anstalten trafen, erbaten sie sich das Gutachten eines höheren Jesuiten. Die Antwort lautete: Bei einem so unzweifelhaft guten Zweck sei es verzeihlich, wenn auch einige Unschuldige ums Leben kämen. Doch lagen derartige Auffassungen im Geist der Zeit. Jakob Clément war Dominikaner. Und auch diesem erklärte sein Oberer auf die Frage, ob es eine Todsünde sei, wenn ein Priester einen Tyrannen töte: In diesem Falle handle der Priester bloß unregelmäßig. Aber auch die hugenottischen Prediger, denen Poltrot der Mairie, der Mörder des Herzogs Franz von Guise, vorher seine Absicht enthüllte, beschränkte sich darauf, ihm zu bedenken zu geben, ob er nicht das Heil seiner Seele aufs Spiel setze. Der Jesuitenorden ist eine der merkwürdigsten Schöpfungen der Weltgeschichte. Er vereinigte in sich alle Widersprüche jener gewalttätigen und geistreichen, bigotten und verbrecherischen Übergangszeit, die ihn geboren hat und der er ihr Gesicht gegeben hat. Sein Begründer, Ignatius von Loyola, ist eigentlich, ganz ähnlich wie sein großer Gegenspieler Luther, eine Erscheinung, die noch vom Mittelalter herkommt, eine Mischung aus einem kühnen Ritter und einem verzückten Heiligen. Sein Grundwesen war verstiegene, weltfremde Träumerei. Aber gerade dadurch hat er halb Europa erobert. Seine ekstatischen Fantasien waren stärker als die Realität. Sie haben die Wirklichkeit vergewaltigt. Die Zentralidee, von der sein ganzes Leben beherrscht war, bestand in nichts anderem als in der Überzeugung, dass der Geist souverän sei und unsere Physis ein bloßes Instrument, auf dem er, wenn er die nötige Willenskraft und Selbstzucht besitze, nach Belieben spielen könne. Ja, dass er die ganze Welt nach seinem Ebenbild zu formen vermöge, wenn er nur ernstlich dazu entschlossen sei, kurz, die Seele stärker sei als die Materie. Loyola begann seine Laufbahn als schöner, amoröser Hofmann und glorioser, todesmutiger Offizier. Bei der Belagerung von Pampelona zerschmetterte ihm während eines tollkühnen Kampfes ein großer Stein den linken Fuß und brach ihm beide Beine. Ein ungeschickter Wundarzt setzte ihm das eine Bein so schlecht ein, dass es noch einmal gebrochen werden musste. Aber es blieb noch immer verkürzt und er war gezwungen, monatelang schwere, dehnende Gewichte daran zu tragen. Unter diesen Schmerzen erwuchs in ihm die Sehnsucht und der Entschluss, zum Märtyrer der katholischen Kirche zu werden. Als er einigermaßen geheilt war, machte er sich auf die Pilgerfahrt nach Jerusalem. Das Reisegeld, das ihm sein Bruder gab, verteilte er unter die Armen. Auf dem Schiff hielt er Bußpredigten, von den rohen Matrosen verhöhnt. Dreimal des Tages geißelte er sich, 7 Stunden verbrachte er im Gebet. Seine Nahrung war Wasser und Brot, seine Lagerstatt der nackte Boden. Zurückgekehrt hielt er in Spanien Wanderpredigten, die den größten Zulauf hatten. Bald jedoch erkannte er, dass zur Leitung der Menschen auch Wissen nötig sei. So erlernte er noch in seinem 33. Lebensjahr unter großen Mühen das Lateinische und bezog dann die Universität in Alcalá. Aus einer frommen Studentenverbindung entstanden die ersten Anfänge der Compañía de Jesús, die der Papst im Jahr 1540 feierlich bestätigte. Schon der Name sagt, dass es sich um eine Organisation handelte, die nach militärischen Analogien gebildet war. An der Spitze stand der Ordensgeneral, der niemandem verantwortlich war als dem Papst. Ihm waren die Provinzialgenerale untergeordnet und von diesen führten zahlreiche Stufen bis zum gemeinen Soldaten hinab. Von besonderer Bedeutung war es, dass ein striktes Verbot die Jesuiten von allen geistlichen Ämtern und Würden ausschloss. Hierdurch wurden ihre Kräfte gänzlich auf den Dienst des Ordens konzentriert. Das Hauptgelübde, das sie ablegen mussten, war das des Gehorsams. Wie bei den Weltkörpern hieß es in ihrer Instruktion, nach einem ewigen Gesetze, der untere Kreis in seiner Bewegung dem höheren folgt, so muss das dienende Organ vom Wink des oberen abhängig sein. Das Prinzip der Subordination wurde von ihnen mit derselben Strenge und Ausnahmslosigkeit gehandhabt wie bei einer Armee. Sie waren angehalten, die blinde Unterwürfigkeit unter die Vorgesetzten bis zu jenem Grade zu schulen und zu bestätigen, wo der Mensch gleich einem Stück Holz oder Fleisch werde. Dies ist der berühmte jesuitische Kadavergehorsam. Zur Stählung für diese und ähnliche Belastungsproben der Willenskraft dienten die von Loyola ersonnenen Exercitia Spiritualia Militaria. Jene kunstvolle Anleitung zur Beherrschung und Dirigierung der Gelüste und Affekte und sogar der Vorstellungen und Gedächtnisbilder, die Karl Ludwig Schleich nicht ganz mit Unrecht mit dem preußischen Drill verglichen hat, obwohl es sich hier um etwas viel Geistigeres handelt. Die Ubiquität des Jesuitismus. Auf der anderen Seite aber zeigte dieser Orden, der alle seine Glieder zu unpersönlichen, uniformen Werkzeugen machte, eine bewundernswürdige Fähigkeit, die Aufgaben jedes Einzelnen nach seinen natürlichen Anlagen zu individualisieren und ihn immer an den Platz zu stellen, wo er am meisten Nutzen stiften und seine Kräfte und Neigungen am reichsten entfalten konnte. Diese virtuose Technik der Menschenverwendung ist der Grund, warum über die Jesuiten zu allen Zeiten so verschiedenartige Urteile gefällt worden sind. Die Wahrheit ist, dass alle richtig sind, denn der Jesuit war kein eindeutiges Phänomen, sondern so vielfältig, verwandlungsfähig und tausendgestaltig wie die menschliche Natur. Die Jesuiten haben viel Verderbliches und viel Wohltätiges, viel Edles und viel Böses vollbracht, aber alles, was sie taten, haben sie so gut gemacht, als es überhaupt möglich war. Sie waren die glänzendsten Kavaliere und die strengsten Asketen, die aufopferndsten Missionare und die gerissensten Kaufleute, die ergebensten Dienstboten und die gewiegtesten Staatslenker, die weisesten Seelsorger und die geschmackvollsten Theaterregisseure, die tüchtigsten Ärzte und die geschicktesten Mörder. Sie erbauten Kirchen und Fabriken, leiteten Wallfahrten und Komplotte, vermehrten die Lehrsätze der Mathematik und der Dogmatik, unterdrückten die freie Forschung und machten selber eine Reihe wichtiger Entdeckungen, verbreiteten in einigen ihrer Schriften die christliche Lehre in ihrer höchsten Reinheit und gestatteten den Indern, ihre Götter weiter unter dem Namen Christi anzubeten, retteten die Indianer in Paraguay vor der Rohheit und Vernichtungswut der Spanier und reizten die Pariser zum Massenmord der Bartholomäusnacht. Sie waren im vollsten Sinne des Wortes zu allem fähig. Noch unheimlicher und unwiderstehlicher aber als durch diese proteische Gabe wurden sie durch ihre mysteriöse Ubiquität. Sie waren buchstäblich überall. Man konnte von niemandem mit voller Bestimmtheit wissen, ob er nicht ein Jesuit oder doch unter jesuitischem Einfluss sei. Kein Platz auf Erden war ihnen zu hoch, keiner zu niedrig. Man konnte ihre Spuren in den schmutzigsten Hütten ebenso gut finden wie in den Geheimkabinetten der Fürsten. Und selbst in China und Japan gab es Jesuitenmissionen. Vor allem aber verstanden sie es, sich der drei stärksten geistigen Machtmittel der Zeit zu bemächtigen: der Kanzel, des Beichtstuhls und der Schule. Ihre Predigten wussten Würde mit Gefälligkeit, Ernst mit Aktualität zu verbinden. Ihre Unterrichtsbücher übertrafen alle anderen an Klarheit, Anschaulichkeit und Lebendigkeit. Ihre Schulen waren in der ganzen Welt berühmt. Nirgends fanden sich so verständige und geduldige, kenntnisreiche und anregende Pädagogen. Auch an den Universitäten waren sie in den verschiedenartigsten Fächern durch bedeutende Lehrkräfte vertreten. »Wenn ich sehe«, sagte Bacon, »was dieser Orden in der Erziehung leistet, in der Ausbildung sowohl der Gelehrsamkeit als des Charakters, so fällt mir ein, was Agesilaus von Barnabazus sagte. Da du so bist, wie du bist, so wünschte ich, du wärest der Unsrige.« Und als Beichtväter zeigten sie erst recht ihre vollendete Fähigkeit, allen Wünschen und Bedürfnissen gerecht zu werden. Sie konnten fromm und sittenstreng sein, wenn es das Beichtkind so haben wollte, und sie konnten mit alles Verstehendem verzeihen, über die schwersten Vergehen hinweggehen, wenn es ihnen nur so möglich war, sich in der einflussreichen Stellung des Gewissensrates zu behaupten. Aus ihrer Beichtpraxis entsprang jenes System des Vertuschens, Glättens, Abblendens und Zurechtbiegens, das unter dem Namen Jesuitismus eine wenig ehrenvolle Berühmtheit erlangt hat. Der Satz vom Zweck, der die Mittel heiligt, findet sich zwar in den Schriften der Jesuiten nicht, aber sie lehrten doch vieles, was diesem Prinzip sehr bedenklich in die Nähe kommt. Schon in ihrem ersten Ordensstatut findet sich die Anweisung, kein Mitglied könne zu Handlungen verhalten werden, die eine Todsünde in sich schließen. Aber mit dem Zusatz, es sei denn, dass der Obere es im Namen Jesu Christi befiehlt, wodurch der Vordersatz für die Praxis so gut wie aufgehoben erscheint. Und durch die Doktrin, dass bei jeder Handlung nur die Intentio maßgebend sei und daher auch unerlaubte Taten zu rechtfertigen seien, wenn sie in guter Absicht geschehen, wurde ebenso wie durch den berüchtigten geheimen Vorbehalt, der bei Schwüren, Zeugenaussagen und Versprechungen für zulässig erklärt wurde, der Boden für jenes Allerweltschristentum der Skrupellosigkeit und Sophisterei bereitet, das im Probabilismus gipfelt, der Lehre, wonach man alles tun darf, wenn es sich durch probable Gründe empfiehlt. Und dazu haben die Jesuiten noch unglücklicherweise in dem tiefsten Denker und glänzendsten Schriftsteller der Barocke, Pascal, einen Gegner gefunden, der in seinen Lettres Provinciales, einem Meisterwerk schöpferischer Ironie, mit vernichtender Schärfe und Vollständigkeit alles zusammenfasste, was sich gegen ihr System vorbringen lässt. Alles in allem genommen wird kein objektiver Beurteiler leugnen dürfen, dass der Jesuitismus von der edelsten und selbstvergessensten Hingebung an eine große Idee geschaffen und getragen worden ist. Aber es lebte von allem Anfang an ein Giftkeim in ihm. Tödlich für seine Feinde, aber auch tödlich für ihn. Er hatte vergessen, dass man niemals und nirgends lügen darf, auch nicht zur Ehre Gottes, ja da am allerwenigsten. Philipp II. Während die Jesuiten in ganz Europa einen unterirdischen Minenkrieg gegen die Reformation führten, trat ihr Philipp II. Mit offener, brutaler Gewalt entgegen. Es lässt sich die Frage aufwerfen, ob dieser Herrscher nicht bis zu einem gewissen Grade geistesgestört war. Sein Sohn Don Carlos war es zweifellos, ebenso seine Großmutter Johanna, die erste Königin des geeinigten Spanien genannt, die Wahnsinnige. Jedenfalls erscheint in ihm die spezifisch habsburgische Psychose, von der wir schon sprachen, zu einer besonders krassen Form verdichtet. Sein Leben war von einer einzigen fixen Idee beherrscht: der völligen Restauration der römischen Universalkirche und der Ausbreitung des spanischen Absolutismus über die ganze Welt. Diesem Zweck war jede Stunde seiner mehr als 40-jährigen Regierung gewidmet. Diesem Zweck hat er unbedenklich alles geopfert, was zu opfern in seiner Macht stand. Schiffe und Gold, Äcker und Menschen, das Soldatenblut der Spanier und das Ketzerblut der Niederländer, die Ruhe seiner Nachbarn und die Wohlfahrt seiner Untertanen. Und am Schlusse seiner Laufbahn sah er kein einziges seiner Ziele der Verwirklichung nähergerückt. Alle Mächte, die er sein Leben lang bekämpft hatte, in siegreichem Aufstieg, sich selbst verhasst und verarmt, machtlos und gichtgelähmt. Und die Sonne, die in seinem Reich nicht unterging, hatte darin nichts zu bescheinen als Niedergang und Not. In Philipp hat nicht nur das habsburgische, sondern auch das spanische Wesen eine seiner stärksten und absurdesten Zusammenfassungen erfahren. Der spanische Hidalgo ist bigott. Philipp war fanatisch, er ist rücksichtslos und brutal. Philipp gegenüber Leichen, er betrachtet sich als ein höheres Wesen. Philipp hielt sich für einen Gott, er ist exklusiv. Philipp war unnahbar, er ist finster. Philipp war überhaupt nicht zu sehen. Nur die höchsten Granden hatten bei ihm Zutritt, und auch diese durften sich ihm nur kniend nähern. Seine Befehle erteilte er in halben Sätzen, deren Inhalt man erraten musste. Niemand durfte ein Pferd besteigen, worauf er geritten hatte, niemand ein Weib ehelichen, das er besessen hatte. Er galt dem Volke in Wahrheit als eine geheiligte Person, als eine Art Priesterkönig. Sein Leben verfloss in der trostlosesten Einförmigkeit. Immer aß er dieselben, pünktlich um die gleiche Stunde aufgetragenen Speisen. Immer trug er dasselbe schwarze Gewand, selbst die Orden waren schwarz. Täglich machte er dieselbe Ausfahrt durch die reizlose, menschenleere Umgebung seines Schlosses. In seinen späteren Lebensjahren verließ er sein Zimmer überhaupt nur, um die Messe zu hören. In seiner ganzen Haltung verkörperte er das spanische Ideal des Sosiego, der starren, undurchdringlichen Ruhe und äußeren Gelassenheit, die keine ihrer inneren Regungen preisgibt. Niemanden trat er zu nah, aber auch niemanden nahe. Nie war er unfreundlich, aber auch niemals menschlich. Er besaß jenen kalten, distanzierten Takt, der mehr demütigt und verletzt als der brutalste Hochmut. Er soll nur ein einziges Mal in seinem Leben gelacht haben. Das war, als er die Nachricht von der Bartholomäusnacht empfing. Der damalige Papst äußerte übrigens seine Freude noch viel sinnfälliger. Er feierte das größte Massaker der neueren Geschichte durch eine Denkmünze und ein großes Te Deum und befleckte damit den Stuhl Petri mehr als alle seine Vorgänger durch ihre Sodomie, Simonie und Blutschande. Der Welt-Escorial. Nur in einer Eigenschaft war Philipp nicht spanisch. Er war ungemein fleißig. Vom Morgen bis zum Abend saß er über seinen Staatspapieren, alles erledigte er persönlich, alles schriftlich und alles erst durch reiflichste Überlegung. Aber auch über dieser rastlosen Emsigkeit und Pflichttreue lag der Fluch der Sterilität. Seine Tätigkeit hatte nichts Schöpferisches. Es war der subalterne Tretmühlenfleiß des Kanzlisten, der sich selbst Zweck ist. Hierin liegt eine der vielen Widersprüche, an denen sein Lebenswerk gescheitert ist. Er hatte die weltumspannenden Pläne eines Napoleon und wollte sie mit den Mitteln eines geistlosen, schwerfälligen, am Einzelnen klebenden Bürokratismus zur Ausführung bringen. Diese zähflüssige Schneckenhaftigkeit charakterisiert sein ganzes Regime. Sein Leitspruch lautete »Ich und die Zeit«. Und seine stereotype Antwort auf alle, auch die dringendsten Anfragen war »Mañana«, »Morgen«. Dazu kam die fast allen bürokratischen Verwaltungssystemen eingeborene Sucht, alles zu beargwöhnen. Keinem seiner Diener traute er ganz, immer suchte er einen gegen den anderen auszuspielen. Große militärische oder diplomatische Erfolge, starke Popularität, hervorstechende Gaben machten ihn unruhig. Gegen solche meist nur eingebildete Bedrohungen der königlichen Allmacht half ihm die Kunst der Heuchelei, die er als Spanier in vollendetstem Maße beherrschte, und der Undank, der ihm als Habsburger zur zweiten Natur geworden war. Die beiden glänzendsten Opfer dieser Methode waren Egmont, der Sieger von Saint-Quentin und Gravelingen, der aufs Erlesenste umschmeichelt und gefeiert wurde, als sein Tod schon beschlossen war, und Don Juan d'Austria, der, nachdem er in der Schlacht von Lepanto die Seemacht der Türken für immer vernichtet hatte, auf der Höhe der königlichen Gunst plötzlich eines rätselhaften Todes starb. Durch dieses System des Verfolgungswahns und der kleinlichen Bevormundung hat Philipp aus den stolzen Spaniern eine Nation von Lakaien, Spionen und Vagabunden gemacht. Das sprechendste Symbol seines Wesens ist der Escorial, der sich in Form des Rostes, auf dem der heilige Laurentius litt, in steiniger Einöde erhebt, grau, kalt, monoton, freudlos, unnahbar, mehr Kloster und Totengruft als Residenz und Palast. Und was er hinterließ, war in der Tat nichts als ein riesiger Escorial, auf Deutsch eine Halde von Schlacken. Es wird erzählt, dass Philipp, als er sein Ende herannahen fühlte, sich einen Totenschädel bringen ließ, auf dem eine goldene Krone ruhte. Und diesen unverwandt anstarrend soll er gestorben sein. Dieser ergreifende Aktschluss ist ein prachtvolles Symbol dieses ebenso machtvollen wie sinnlosen Herrscherlebens und zugleich der hohen Geistigkeit, die in diesem Untier lebte. Die zerstörende Wirkung Philipps erstreckte sich auf alles, was seiner Regierung unterstand. Nirgends zeigte er das geringste Verständnis für die besonderen Lebensbedingungen, deren jede menschliche und nationale Eigenart zu ihrer gedeihlichen Entwicklung bedarf. Auf den spanischen Stammländern lag der doppelte Druck der staatlichen Despotie und der kirchlichen Inquisition. Durch die mit verschwenderischer Pracht und Ehrfurcht gebietender Feierlichkeit vollzogenen zahlreichen Autodafés wurde das Volk dezimiert und der Rest zur Unduldsamkeit und Grausamkeit erzogen. Die Zensur war nirgends so engherzig und unerbittlich wie in Spanien. Der Besuch ausländischer Schulen stand unter schweren Strafen, damit das Gift freierer Anschauungen nicht ins Land dringen könne. Die Aragonier, Katalonier und Andalusier in den Randprovinzen, die sich von der Bevölkerung des Zentrallandes der Meseta in Sprache, Charakter und Lebensform sehr wesentlich unterschieden, wurden brutal unterdrückt. Ganz Spanien sollte kastilisiert, dem Wesen des düsteren und trägen, hochmütigen und bornierten Mittelländers unterworfen werden. 1580 wurde Portugal durch Erbgang und Waffengewalt Spanien angegliedert und damit für immer ruiniert. Seine Kolonien gingen verloren und verfielen, seine Rolle im Welthandel wurde von Jahr zu Jahr dürftiger und unbedeutender. Die Reste der Araber, die Morisken, die im Süden noch zahlreich verbreitet waren, wurden durch die sinnlosesten und unerträglichsten Verordnungen zur Verzweiflung getrieben. Sie durften sich weder öffentlich noch insgeheim ihrer Muttersprache bedienen, man nahm ihnen ihre Negersklaven, an denen sie mit großer Zärtlichkeit hingen, selbst ihre Bäder, ihre Kleider und ihre Musikinstrumente waren ihnen untersagt. Nach einem blutig unterdrückten Aufstand flohen viele von ihnen übers Meer, aber gerade darauf hatte es Philipp mit seinen Maßregeln abgesehen, ohne zu bedenken, dass er sich damit seiner intelligentesten, geschicktesten und fleißigsten Untertanen beraubte. Den Morisken verdankte das Land seine wunderbaren Bewässerungsanlagen, die Huertas, die aus der spanischen Sandwüste einen fruchtbaren Garten gemacht hatten. In ihren Händen lag die Reiskultur, die Zuckerbereitung und die Baumwollindustrie, die Fabrikation der Seide und des Papiers, lauter Erwerbszweige, auf denen der Reichtum Spaniens beruhte. Alexander, vielen, vielen Dank zunächst einmal fürs Lesen. Hast du zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Ja, aber in einem Zusammenhang, der eher in die Kaffeehausliteratur und kabarettistische Seite geht. Also ich habe diesen Autor eigentlich zu wenig gekannt oder eigentlich auch unterschätzt, weil ich fand seine amüsanten Texte, sage ich mal, immer sehr intelligent und auch heute noch aufführbar. Aber mit dem bin ich jetzt einen Schritt weiter gekommen und wusste einiges nicht, ja. Hat dir die Vorbereitung auf diese Lesung heute Lust gemacht, mehr zu lesen? Ich habe jetzt hier nur einen Auszug, also die paar Seiten. Mir hat das Buch gefehlt, also das Anfassen des Buches, dass man das als Ganze, so ein Werk auch in der Hand hat, nicht? Weil so Auszüge sind immer trügerisch. Man weiß nicht, ist das jetzt ein Werk von tausenden Seiten oder nur 100 Seiten und so. Also diese Neugierde ist auf jeden Fall da, mehr über das ganze Werk zu wissen. Es sind ziemlich genau 1600 Seiten inklusive Inhaltsverzeichnisse, Zeittafeln etc. Und ich nehme fast an, dass es sich in der Bibliothek deines Schwiegervaters findet. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich muss mal durchschauen bei den dickeren Büchern. Soweit ich weiß, war er ein großer Friedel-Verehrer. Ja, ja, absolut, das stimmt. Aber es ist ja oft so, dass man zu manchen Dingen gar nicht mehr kommt und... Wir haben viele Schauplätze, literarische Schauplätze erörtert, aber so weit kamen wir noch nicht. Wie gefällt dir diese Art dieser persönlichen Geschichtsbetrachtung, die ja alles andere als objektiv ist? Ich will es jetzt nicht vergleichen, aber mir sind jetzt zwei Autoren in letzter Zeit begegnet. Das eine war Kreisky mit seinen Biografien. Und zuletzt jetzt Tolstoi, Krieg und Frieden, die beide Historisches in ihre Romane oder in ihre Biografien verweben. Und das liest sich nicht nur so spannend, sondern plötzlich versteht man Geschichte auch anders. Also Kreisky mit unserer neueren Geschichte, weil es eine persönlich erlebte Geschichte ist, die er beschreibt. Und auch hier ist... finde ich, der Autor drängt sich zurück und benutzt die Geschichte also die historische Geschichte, als Vehikel, Haltungen und Ansichten zu erzählen. Also man müsste jetzt wieder rauskriegen, Moment, was ist historisch richtig? Man muss es untersuchen, man darf sich nicht so sehr verführen lassen, aber es macht Spaß, Geschichte so zu erleben. Also hier ist ja auch die spanische Geschichte beschrieben. Also da habe ich jetzt mehr Inhalte im Kopf über dieses Land, als wenn ich jetzt nüchtern eine historische Abhandlung nur lese. Du liest sehr viel, du spielst sehr viel, du setzt dich sehr mit Sprache auseinander. Wie ist dir Friedels Sprache da jetzt rübergekommen? Also in diesem ersten Versuch oder in diesem Annähern sehr unkompliziert, sehr nahe, aber doch sprachlich sehr gewandt. Also mit einem großen Sprachschatz und mit einem verführerischen Hinführen auf den Punkt, wo er eigentlich hinaus will. Oder selbst wenn es lange Sätze sind oder lange Absätze, führt er es genau auf den Punkt hin. Und das fasziniert mich immer, mit welcher sprachlichen Perfektion sowas geschieht. Einfach trotz der vielen Fremdworte. Ja, die Fremdworte sind, glaube ich, immer nur ein Neugierigmachen, nicht? Heutzutage haben wir leichte Möglichkeiten, schnell nachzuschauen. Aber dass Texte ein gewisses Allgemeinwissen voraussetzen oder man es nachholen kann, finde ich immer sehr reizvoll. Du findest also, dass der Text dazu herausfordert, sich mit der dargebotenen Information näher auseinanderzusetzen? Das macht neugierig, ja, macht neugierig, sich fast detektivisch mit so einem Text zu beschäftigen, ja. Die spanische Kolonialpolitik. Noch wahnwitziger verfuhr Philipp in der Kolonialpolitik. Schon für das Mutterland hatten die überseeischen Eroberungen eine Reihe von verderblichen Wirkungen. Sie beförderten die Auswanderung in einem Ausmaße, das das dünn bevölkerte Spanien nicht vertrug, und steigerten bei den Zurückbleibenden den angeborenen Hang zur Faulheit und Genusssucht ins Abenteuerliche. Infolgedessen blieben die Felder bald auf weiten Strecken hin unbestellt. Der Bergbau wurde vernachlässigt, obgleich das Land noch ungehobene Mineralschätze im Überfluss besaß. Handel und Gewerbe gingen an Unterernährung zugrunde. In den Kolonien selbst haben sich die Spanier nicht nur wie ganz gemeine Räuber benommen, sondern auch wie ganz dumme Räuber. Sie handelten ungefähr wie Banditen, die aus einem Mosaik von unschätzbarem Wert die Edelsteine herausbrechen und davontragen. Oder eine Milchkuh, von der sie sich jahrelang nähern könnten, erschlagen, um ihr Fleisch hinunterzuschlingen. Und in ihrer unvernünftigen Gier überfraßen sie sich an der Kuh und gingen mit ihr zugrunde. Wenn sie bloß die portugiesischen Kolonien besessen hätten, so wäre das für sie schon viel zu viel gewesen, denn diese umfassten neben vielem anderen die östlichen und westlichen Küsten Afrikas, die Molukken und das ungeheure Brasilien. Zunächst kannten sie nicht einmal den einfachsten Grundsatz aller Kolonialpolitik, dass man aus einem eroberten Land nur dann dauernde Vorteile zu ziehen vermag, wenn es selbst gedeiht. Ihr einziges Wirtschaftsprinzip war die primitive Ausplünderung der Eingeborenen. Dieser dienten die berüchtigten Repartimentos, die zwangsweise Verteilung wertloser europäischer Importwaren zu Fantasiepreisen. Als diese Einnahmequelle bald versiegte, begannen sie mit der Exploitierung des Landes durch ebenfalls zwangsweise Arbeit. Aber die rote Rasse, durch ein jahrhundertelanges Leben in einer milden Natur und unter einer ebenso milden Regierung verweichlicht, war diesen Anforderungen nicht gewachsen. Viele erlagen den Anstrengungen, andere flohen in die Wildnis und der Rest griff zu systematischem Selbstmord. Entweder vernichteten sie sich selbst durch Pflanzengifte oder ihre Nachkommenschaft durch Enthaltung vom Geschlechtsverkehr. Nur wenige harrten aus. Das waren jene, die von den spanischen Priestern erfahren hatten, dass sie auch im Jenseits Weiße vorfinden würden. Auf Jamaika zum Beispiel waren schon 50 Jahre nach der spanischen Eroberung die indianische Bevölkerung ausgestorben, ebenso auf Kuba. Die Geistlichkeit, die wie immer wieder rühmend hervorgehoben werden muss, fast immer auf Seite der Eingeborenen stand, verfiel nun auf ein Mittel zu ihrem Schutze, das leider zur Ursache neuer Bestialitäten wurde. Sie proponierte die Einfuhr schwarzer Sklaven aus Afrika. Und tatsächlich gelangten schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts dieser verruchte Handelszweig, an dem sich fast sämtliche europäische Nationen eifrig beteiligten, zur großen Blüte. Dass die Spanier mit den stummen Eingeborenen Amerikas ebenfalls sehr töricht und rücksichtslos verfuhren, versteht sich von selbst. Durch mutwillige Ausrottung der autochthonen Tierwelt, vandalischer Entwaldung, planloser Erschöpfung der Bodenkräfte sind ihre Spuren überall bezeichnet. Der Abfall der Niederlande. Auch in den blühenden Niederlanden, dem reichsten, regsamsten und zivilisiertesten Gebiet des damaligen Nordens, haben die Spanier nicht anders gewirtschaftet, als ob es sich um eine unterworfene Negerkolonie gehandelt hätte. Es hat sehr lange gedauert, bis es ihnen gelang, durch die unsinnige Verbohrtheit, blinde Gier und unmenschliche Rohheit ihrer Verwaltung dieses friedliebende und schwer bewegliche Volk von bücherführenden Kaufleuten und bücherschreibenden Schulmeistern zum todesmutigen Aufstand zu reizen. Aber einmal entbrannt, war er nicht mehr zu ersticken. Die Art, wie Alba aufgrund der genauen Instruktionen seines Königs in den Niederlanden verfuhr, war mehr als niederträchtig. Sie war unbegreiflich. Der von ihm errichtete Rat der Unruhen oder Blutrat, wie ihn das Volk mit Recht nannte, hatte die Aufgabe, Hochverräter zu bestrafen. Als solcher galt unter anderem, wer sich mit einer Bittschrift um Milderung der Inquisition beteiligt hatte. Weil eine solche Bittschrift nicht verhindert hatte. Wer, wenn auch gezwungen, eine evangelische Predigt geduldet hatte. Wer gesagt hatte, der König habe nicht das Recht, den Provinzen ihre Freiheit zu nehmen. Wer bezweifelt hatte, dass der Rat der Unruhen an keine Gesetze gebunden sei. Wer behauptet hat, man müsse Gott mehr gehorchen als die Menschen. Und wer irgendeine derartige Äußerung stillschweigend angehört hatte. Es ist klar, dass es fast unmöglich war, wenigstens eines von diesen Delikten nicht zu begehen. Es war nichts als die logische Schlussfolgerung aus diesen wahnsinnigen Prämissen, die am 16. Februar 1568 alle Einwohner der Niederlande als Ketzer zum Tode verurteilt wurden. Ein Staatsakt, der in der Geschichte einzig dastehen dürfte. Nachdem Tausende gehängt, verbrannt, eingekerkert, exiliert, enteignet waren, erschien eine königliche Amnestie, die allen, die nachweisbar nicht das Geringste begangen hatten, Straflosigkeit zusicherte, falls sie binnen einer bestimmten Frist reuig um Gnade beten. Auch von einer solchen Amnestie dürfte es in der Weltgeschichte kaum ein Duplikat geben. Es ist nun für den Beobachter der menschlichen Natur sehr lehrreich, dass dies alles die Niederländer nicht zum Aufstand trieb, sondern erst eine Maßnahme des Statthalters auf finanziellem Gebiet, die allerdings an Dummheit und Infamie den übrigen gleichkam, von der man aber doch meinen sollte, dass sie leichter zu ertragen gewesen wäre als die bisherigen. Alba, der Philipp versprochen hatte, er werde einen klaftertiefen Goldstrom von den Niederlanden nach Spanien leiten, verfügte in einem Dekret, dass von allen beweglichen und unbeweglichen Besitz eine einmalige 1%ige Vermögensteuer, von jedem verkauften Grundeigentum der 20. Pfennig, also 5%, und von jeder verkauften beweglichen Ware sogar der 10. Pfennig, also das Doppelte, erhoben werden solle. Besonders diese letztere Abgabe hätte, streng durchgeführt, den vollständigen Ruin des niederländischen Handels bedeutet. Nun erst sagte sich das ganze Land von Spanien los und es begann unter dem Schlachtruf, lieber türkisch als päpstlich, den großen Abfall der Niederlande. Der weltbekannte siegreiche Heldenkampf eines kleinen Krämervolkes gegen die große Militärmacht des damaligen Europa. Dies ist sehr merkwürdig, aber so ist der Mensch nun einmal geartet. Er lässt sich seine Freiheit, seinen Glauben, ja sein Leben eher antasten als seinen Verdienst, sein Geld, sein Geschäft. Auch die Jakobiner, deren Staatsverwaltung in ihrer Stupidität und Barbarei sehr sonderbar an dieses von einer so ganz anders gearteten Weltanschauung getragene Regime erinnert, machten sich nicht durch ihre Unterdrückung jeder freien Meinung, ihre Verhöhnung der Religion und ihren Massenhinrichtungen unmöglich, sondern durch ihren Eingriff ins Privateigentum und ihre zerstörerische Wirkung auf Handel, Gewerbe und Geldverkehr. Nicht ihre Guillotinen haben sie zu Fall gebracht, sondern ihre Assignaten. Zusammenbruch des philippischen Systems. Von der Erhebung der Niederlande datierte der Abstieg Philipps. Seitdem glückte ihm nichts mehr. Sein imperialistisches Programm bestand in Kürze in Folgendem. Er wollte in Frankreich, dass er im Norden durch die Niederlande, im Osten durch die Franche-Comté und im Süden durch Spanien umklammert hielt und im Innern durch die ihm verbündete starke Macht der papistischen und antidynastischen Ligue beunruhigte, einen Agnaten seines Hauses oder eine von ihm abhängige französische Linie auf den Thron bringen. Und so die einzige Kontinentalmacht, die ihm gefährlich werden konnte, in einen spanischen Schutzstaat verwandeln. England hoffte er sich entweder durch eine Personalunion, wie sie schon einmal während seiner Ehe mit Maria der Blutigen bestanden hatte, oder durch die Überlegenheit seiner Flotte leicht unterwerfen zu können. Da er außerdem bereits einen großen Teil Italiens besaß, von dem aus er die anderen Gebiete diplomatisch und militärisch in Abhängigkeit hielt und in den österreichischen Erblanden und auf dem deutschen Kaiserthron eine habsburgerische Nebenlinie herrschte, so wäre dann in der Tat die Hispanisierung und Rekatholisierung ganz Europas erreicht gewesen. Denn die Türken hätten sich gegenüber dieser vereinigten Riesenmacht wohl kaum zu halten vermocht. Auch die Wirklichkeit versagte sich überall diesen scheinbar so leicht auszuführenden Entwürfen. Nicht einmal seine eigene Familie fügte sich Philipps Plänen. Unter seinem Oheim Ferdinand I., dem Nachfolger Karls V., gewann die neue Lehre in den österreichischen Gebieten zahlreiche Anhänger. Und dessen Sohn, Kaiser Maximilian II., einer der bedeutendsten habsburgerischen Herrscher, war fast ein Protestant. In Frankreich kam nach jahrzehntelangen furchtbaren Wirren der erste und größte König aus dem Hause Bourbon, Heinrich IV., auf den Thron, der nicht nur durch das Edikt von Nantes den Hugenotten dieselbe bürgerlichen Rechte einräumte wie den Katholiken, sondern auch eine streng nationale, antispanische Politik verfolgte. Elisabeth verschmähte die Heiratsanträge Philipps und unterstützte sogar die aufständischen Niederlanden mit Geld und Truppen. Gegen England richtete daher Philipp seinen ersten großen Angriff. Im Frühling des Jahres 1588 verließ die unüberwindliche Armada, die stärkste und bestausgerüstete Flotte, die das neue Europa bisher gesehen hatte, den Hafen von Lissabon. Ihr Schicksal ist bekannt, aber es waren nicht die Stürme allein, die sie vernichteten. Sie unterlagen aus ganz ähnlichen Gründen wie die ungeheure Seemacht, die Xerxes gegen die Griechen aufbot. Sowohl die persischen wie die spanischen Schiffe waren riesige schwimmende Häuser, vollgepfropft mit Menschen und Waffen, aber unfähig zu manövrieren und durch ihre große Zahl einander mehr im Wege als dem Feinde. Die englischen und die griechischen Fahrzeuge dagegen waren nicht dazu gebaut, Schrecken zu erregen, sondern leicht bewegliche und wirksame taktische Einheiten zu bilden. Sie konnten ebenso mühelos fliehen wie angreifen, während die unförmigen Kolosse der Gegner warten mussten, bis man zum Kampf an sie herankam und sich, falls sie zum eiligen Rückzug gezwungen wurden, gegenseitig zertrümmerten. Die wahre und tiefere Ursache des Debakels lag aber in beiden Fällen darin, dass auf der Seite der schwächeren Partei der Geist stand. Dieser ist es, der bei Salamis und im Kanal gesiegt hat. Don Juan und Don Quixote. Und so konnte der italienische Dichter Alessandro Tassoni im Anfang des 17. Jahrhunderts bereits die allgemeine Meinung aussprechen, wenn er sagte, Spanien sei ein Elefant mit der Seele eines Hühnchens, ein Blitz, der Blende aber nicht töte, ein Riese, dessen Arme mit Bindfäden gefesselt seien. Trotz dieser Fehlschläge haben die Spanier Philipp stets die leidenschaftlichste Loyalität bewahrt. Und noch nach Jahrhunderten sagten sie, Felipe Segundo sin Segundo. Es gibt keinen zweiten Philipp II. Dies hat seinen Grund zunächst darin, dass in ihm, wie schon erwähnt wurde, die spanische Nationaleigenschaften bis zum Extremen, ja bis zum Wahnsinn gesteigert erschienen. Aber auch darin, dass dieser sonderbare Mensch einer der großzügigsten und verständnisvollsten Förderer der Kunst und Wissenschaft gewesen ist. Er hat seinem Volk einen bleibenden, starken und einzigartigen Geistesstil geschenkt. Seine Handschriftensammlungen im Escorial, riesenhaft wie alles, was er unternahm, erregte die Bewunderung der ganzen Welt. Die unter seiner Patronanz geschaffene Architektur im Goldschmiedestil, Estilo Plateresco, ein verwirrendes Mosaik aus maurischen, gotischen und italienischen Elementen, eklektisch und dabei doch höchst eigentümlich in ihrer ornamentwütigen Überprächtigkeit, ist ein leuchtender Ausdruck des spanischen Nationalcharakters. Und die Literatur hat schon unter seiner Regierung die merkwürdigsten Schöpfungen hervorgebracht. Unter ihm lebte Tirso de Molina und Cervantes, und ein jeder von den beiden hatte das Höchste und Selteste geschaffen, was einem Dichter gelingen kann. Eine Gestalt, die mehr ist als ein starkes, einmaliges Individuum, nämlich eine neue, menschliche Spezies. Die künstlerische Zusammenfassung einer ganzen Gattung. Von Tirso de Molina stammte das erste Drama, das von Don Juan handelt, dem romanischen Gegenstück zum Faust. Don Quixote, der ursprünglich als bloße Verspottung des zeitgenössischen, verstiegenen Ritterromans und der heroischen Unarten des Hidalgo gedacht, ist weit mehr geworden. Die unsterbliche Tragikomödie des menschlichen Idealismus. Im Grunde ist Don Quixote der ewige Typus des Dichters. Er hat entdeckt, dass die Realität im innersten Wesen nach immer enttäuschen muss, weil sie eigentlich das Unwirkliche ist, und beschließt daher, sie nicht anzuerkennen. Und wie der Don Quixote der erste echte Roman der Weltliteratur ist, so ist Mendozas Historia de la Guerra de Granada das erste wirkliche Geschichtswerk der Neuzeit. Klar, anschaulich, präzis, erstaunlich unparteiisch, und Lope de Vega, dieses Monstro de Naturaleza mit seinen 1500 Dramen, der erste moderne Theaterschriftsteller großen Stils. Denn jeder richtige Dramatiker ist von Natur Stückefabrikant, Polygraph. Seine Lebensleistung gehört gar nicht in die Geschichte der Literatur, sondern in die Geschichte der Technik. Er will nicht Gestalten schaffen, sondern Rollen, nicht Werke, sondern Textbücher, ja oft sogar nur Textrahmen, nicht Ewigkeitswerte, sondern Aktualitäten. Sein Herr ist das Publikum, das er verachtet, aber bedient. Dies hat Lope selbst bekannt, als er in seiner Poetik erklärt, der Zweck der dramatischen Kunstzeit zu gefallen. Dies verhielt sich ebenso bei Calderon und Molière und es war sicher auch nicht anders bei Shakespeare, der ungeheuer viel schrieb, aber nur solange er Theaterdirektor war und kein einziges seiner Stücke selbst drucken ließ, weil es ihm außerhalb des Theaters keine Lebensberechtigung zu haben schienen. Die Shakespeare-Philologen mit ihren Streitigkeiten über Reinheit und Authentizität des Wortlauts wären ihm ungeheuer lächerlich vorgekommen. Susanne, vielen Dank fürs Lesen. Hast du einen persönlichen Bezug zu Egon Friedell? Dass das Buch bei uns herumsteht seit 20 Jahren und ich mir denke, ob ich es wegräume oder nicht, weil ich da eh nicht reinschaue in Wirklichkeit. Aber dann denke ich mir wieder, vielleicht als Nachschlagwerk, aber das verwendet man nicht, weil dann google ich das sowieso. Aber ich habe es noch nicht weggeräumt. Ich glaube, es steht noch immer irgendwo im Wohnzimmer. Ich weiß nicht genau, ich wüsste jetzt nicht genau wo. Hatte diese Begegnung jetzt mit dem Text Lust gemacht, es zu lesen? Ja. Also zumindest wieder reinzuschauen. Also ich weiß schon, dass es kein, also du kannst endlos lesen und das ist auch ein bisschen, oh ja, es hat mir schon Lust gemacht, doch. Du hast Anthropologie studiert. Völkerkunde hat das damals, heißt das für uns. Da kommt in diesem Text, den du jetzt gerade gelesen hast, in der Passage, kommt eine Stelle vor, da geht es um die Trägheit der indigenen Völker. Na, da kommt, bei der Stelle geht es ja darum, ob die Spanier, was die Spanier den Indianern alles angetan haben. Ne? Und da fängt man jetzt schon mit dem Ausdruck indianischer Problem. Ne? Also, was haben die Spanier als Kolonialherren alles verbrochen und wie haben sich die Indianer nicht versklaven lassen? Und darum geht es ja eigentlich. Die Indianer konnte man nicht versklaven. Das hat nicht funktioniert. Und das ist ja die Geschichte dann auch, wo sie sagt, dass dann die Katholiken die Sklaven einführen, ne? Weil das genau das nicht funktioniert. Sie können Indianer nicht versklaven. Und wenn sie das versuchen, dann sterben die. Und das gibt es ja nicht nur bei den Indianern, das gibt es ja auch bei den Aboriginals oder so, dass die einfach, die sterben dann aus. Die, was er sagt, sie, also kein, sie haben überhaupt keinen Sex mehr, weil sie deprimiert sind oder weil sie sich dafür entscheiden, das weiß man nicht so genau. Und das ist ja eine Methode, sich dem Ganzen zu entziehen, das ist so passiver Widerstand. Das ist historisch so passiert. Das hat sich nicht auf Friedell zusammengereimt, sondern das ist tatsächlich Fakt. Na, es ist, man weiß, dass die alten Völker, also diese Priesterkasten, die sie davor getroffen haben und diese Herrscher einfach ausgestorben sind. Und zwar ganz schnell, also innerhalb von 3 Generationen oder so, das waren die weg. Und das waren natürlich auch die Seuchen, die Spanier eingeschleppt haben, ganz sicher. Aber es scheint dort auch so gewesen zu sein, dass die das bewusst einfach keine Kinder mehr bekommen haben. Ja, das stimmt. Und dass das zum Beispiel die australischen Aboriginals auch machen, da beschließen sie einfach, okay, sie kriegen dann einfach keine Kinder mehr. Bis heute? Wenig. Also die Geburtenrate ist sehr, sehr gering und Das entscheiden sie, dass sie in diese Welt keine Kinder setzen wollen. Und ich denke mir, das gibt es ja bei uns auch. Also es gibt ja bei uns auch, hat es Gesellschaftskreise gegeben, die, also gerade jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Friedell sind oder so, ja, da hat es auch etliche Frauen gegeben, die gesagt haben, na, also in diese Welt setze ich keine Kinder, ganz bewusst, ganz schön viele. Also gerade die intelligenten Frauen haben das oft gesagt. Und dann können wir, dann sind wir wieder beim Friedell. Was einem heute ein wenig aufstößt unter Umständen, Friedell hat diesen Text ja geschrieben, bevor der Begriff der Political Correctness geprägt wurde. Er fällt da so ein Pauschalurteil eben über die indigenen Völker, nämlich, dass sie träge seien. Wie geht's dir da als Anthropologin, wenn du sowas liest? Die Bauern sind Bauern überall. Die Jäger sind, glaube ich, überall Jäger. Die Städtebewohner sind Städtebewohner und das sind die Stämme. Und Es gibt fleißige Bauern, es gibt faule Bauern und es gibt, also ich weiß nicht, ich komme mit diesen Klassifizierungen. Das stammt zum Beispiel aus einer Zeit, jetzt sind wir wieder dort, wo, ja, wo das Übel beginnt. Das war in der Zeit von Friedel, war das so eine durchaus gängige Art jetzt. Ja, da war er Kind seiner Zeit. Und du hast gesagt, er hat es schon, also er sieht schon wohl die Verantwortung der Europäer und was sie alles falsch gemacht haben, sieht er schon zum Teil, das sehe ich schon. Ja. Er sieht vor allem, kommt in einer der vorigen Sendungen vor, er wirft also ganz speziell den Anthropologen eben vor, dass sie alle Kulturen nach ihrem eigenen Maßstab beurteilen und sich sozusagen auf der höchsten Stufe der Entwicklung ja. sehen und alles ja. andere auf einem Weg zu dieser Erleuchtung. Ja, ja. Und obwohl er das weiß, fällt er in dieselbe Falle und macht eigentlich noch immer das Gleiche, indem er sagt, die sind faul, ne? Er ist trotzdem ein Kind seiner Zeit, das ist ja das Irre, dass diese Gedanken waren so verinnerlicht, auch wenn du es theoretisch gewusst hast, ja, war das trotzdem in dir drinnen. Und das ist ja zum Teil heute noch in uns drinnen. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Alexander Strobele und Susanne Kratochwil. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 29. Oktober 2009, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.